B1a. Herr Giegerich, Sie haben mir Ihre aktuellen Schmerzen beschrieben. Vor allem, dass sich die Beschwerden im Lendenwirbelbereich nach oben verlagert haben. Erst so zwischen den Schultern und dann hat es mit den Kopfschmerzen angefangen. Das ist ja jetzt seit ungefähr einem halben Jahr so. Ja, genau. Ein halbes Jahr Migräne. Hatte ich früher nichts mit zu tun. War darüber hinaus im letzten halben Jahr bis Jahr etwas Besonderes oder hat sich etwas verändert? Schmerzmäßig gar nicht. Nee, würde ich nicht sagen. Seit Anfang des Jahres nehmen Sie noch ein Antidepressivum ein. Ja, da ging es mir gar nicht gut. Gab es für Sie einen Grund, dass es Ihnen nicht so gut ging? Ja, schon. Ja, klar. Meine Frau hat sich da von mir getrennt. Nach 20 Jahren. Das ist eine lange Zeit, die Sie zusammen waren. Ja. Und dann ist sie einfach so ausgezogen. Das kam für Sie alles ganz plötzlich. Schon, irgendwie. Ich meine, ich kann ja auch nichts mehr machen. Nichts heben, gar nichts. Ich sitze ja nur rum. Nicht mal den Müll kann ich raustragen. Aber was will ich denn machen? Und zu der Zeit ging es Ihnen seelisch auch schon nicht mehr so gut. Mir ging es doch nie gut. Da war das endlich mit Frührente durch. Und dann baut mein Sohn diesen Motorradunfall. Komplizierter Unterschenkelbruch. 3 Monate im Krankenhaus. Dann die Lehre abgebrochen und jetzt ist er nur noch mit irgendwelchen Halbkriminellen auf Sauftour. Und da sind Sie auch nicht mehr an ihn herangekommen. Mach doch was, hat meine Frau immer gesagt. Sag was, du bist der Mann. Was denn machen? Ich habe überall Schmerzen. Und dann zieht er auch noch aus. Ohne Arbeit, ohne Geld. Du bist der Vater, sprich ein Machtwort. Da muss man ja Migräne kriegen. Zu der Zeit fing es an mit den Kopfschmerzen? Ja, da fing es an, denke ich. Sie haben noch eine Tochter, die ist 25, oder? Ach, die, hören Sie auf, die hält doch nur zu ihrer Mutter. Wo wohnt sie zurzeit? Sie ist schon vor 2 Jahren ins Nachbardorf gezogen. Allein? Jetzt frage ich sie, sie hat ein schweres Asthma und zieht zu einem Kettenraucher, der auch noch Katzen hat. Das macht man doch nicht. Hat sie denn mehr Probleme mit Asthma? Sie ist doch nur noch bei den Ärzten. So kann man unser Gesundheitssystem auch kaputt machen. Hatten Sie in letzter Zeit mit jemandem aus Ihrer Familie Kontakt? Nein, ich habe keinen Kontakt. Und mit den Nachbarn? Die haben 3 Kinder. Laute Kinder, die den ganzen Tag rumschreien. Und niemand greift ein. Wie schaffen Sie denn Ihre tagtäglichen Erledigungen, Einkäufe und Essen? Ich bekomme jetzt das Mittagessen vom Roten Kreuz. Und dann gehe ich mal zum Supermarkt. Reicht denn Ihre Rente aus, die Sie jetzt bekommen? Ach was, ich werde wohl aus der Wohnung raus müssen.